Dieser Diss ist genauso brutal wie ein Krieg in Sarajevo, doch Liebe nirgendwo. Ich bin der geborene Agro Geronimo. Dieser Diss geht an Kim, Jennifer und Letizia, ich mach euch fertig. Ich hätte aufgeräumt, ihr asozialen Straßenuhren. Hättet alle für lange Zeit im Koma geträumt. Ihr Feigenuhren abholt, die Sonderschule versäumt. Ich werde euch in ein paar Jahren auf der Straße werdet ihr landen. Ihr geht alle anschaffen, wie so die Affen. Feigenmutter hast dem Kind an die Haare gerissen. Ihr habt keine Ehre, Huren. Gott hat schon längst aber auch die Welt auf euch. Captain Eco vor zu draufgeschissen. Außerdem, ihr habt schon früher oder später als es Payday. Ihr alle bekommt noch euer Albtraum. Ihr habt schon dem Kind auf dem Boden liegend und in den Bauch getreten. Bei eurer Geburt hätte Gott euch lieber dem Teufel sollen weitergeben und euch Richtung Hölle fegen. Eure Mütters in der Klapse wurden gefickt, den anderen nach hatte Wander da. Von dem Japse Alter zwischen 13, 15, 5 Jahren sehe ich euch auf der Straße anschaffen. Mein Schwanz, wenn ihr blasen tut, wird 3 Stunden lang allein stehen. Scheiß auf die Justiz oder das Gesetz, verklagt die Huren in die Klapse oder Zuchthaus. Schaut euch, weil ihr keine Männerschwänze aushält beim Fistensendung mit der Maus. Das Gesetz wird euch überlisten, fisten wie verurteilt. Seid ihr asoziale feige Huren, eure Mütters Kitzler spielen Geige, feigen Striche, ein habt dem unschuldigen Mädchen, treten auf den Kopf, liegen Dammboden, ihr kommt in die Hölle zwischen den Toten, das Gesetz braucht keine Tarnung oder Verwarnung, das Biest hat schon für euch feige Straßenhuren, eine Agro-Planung, mehrere schlugen dem ängstlichen Mädchen ins Gesicht, beschimpft, vernannt im Gericht, für euch spricht Agro das Urteil, macht wohl, ihr Huren seid schon seit eurer Geburt, seid ihr nur in der Hölle anerkannt, Assis auf euch hat die Welt drauf geschissen, ihr braucht keine Rechte, Todesstrafe für solche Feigenuhren wie ihr, Nuttenpack, Kanack, Spack, Schlampen, Miststücker, Missgeburten, Schimmel von Ehrenlos, Stück Scheiß, ihr alle, feige Kurbus, Bitches, Fehlgeburten, Fickfillers, Dreckstücker, Arschlecker, Scheißefresser, Schwanzmäuler, ewige Krankheiten, Hämorrhoiden, Gehirne, stinkige, blutige, gefisteten Huren, eure stinkigen Fischwürze stinken in der ewige Müllkippe, schon bei der Geburt habt ihr alle beim Teufel gelegen, beim Teufel in der Wippe, euer Lieben, Mist gelaufen alleine, alle nix drauf, einzeln habt ihr nur Mäuseherz, ihr seid so feige wie Link, der Butler mit der Kasse, ihr Ebola, verseuchter HIV, Hepatitis, Krebskranke, ihr bekommt eure Strafe, das ist es, wofür ich Gott danke, das Biest ist wie so ein Bruce Lee mit Agro-Pranke. Ich bin wie das Gesetz, die Reinheit, ihr feigen Huren, das Steißbein, Wolfenstein, Rotwein, euch muss man anschießen, euer Bein, es habt ihr, was habt ihr, Gesichtsopfer, nur gemacht mit einem unschuldigen Sonnenschein, am Ende sagt das Gesetz, alles gehört am Ende Agro und der Rache Monopoly. Alles mein Letizia, dein Bänger Urteil schon ganz nah. Du bist die Hure, die Hure, Wunder der Natur. Letizia, du hast genau wie der Teufel so ein schlechtes Karma. Wie so ein Lama, wo nur mit Feigheit rumschuckt und am Ende Nutter aus dem Teufelfenster guckt. In der Hölle rausguckt, du bist nicht im Schimmel anerkannt, sondern in der Hölle hast Schimmel auf deiner Fotz. Warte mal, ich kotz, ich bin der Agro-Räuber, Hotzenplotz. Komm, wir spielen statt, du Kanack, Kack, abschalt ab. Das Gesetz macht euch platt, Schachmatt. Der Teufel hat es mit solch geboren. Schwanzmäuler, Letizia schon längst hat Land. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die ehrenloseste Hure und feigeste Hure auf dieser Welt? Dreimal Letizia, deine Puss wie so ein Einspritzer Fluss. Du Tuss, brauchst ne Kopfnuss, Oktopus, Erbsen gehören. Brauchst trinken Kopfschuss, Todeskuss, Todesstoß. Sag bloß, Bitch, ehrenlose Hure. Der Teufel sitzt für dein rechtliches Leben. Erdbeben, Verderben, überall, überall in deinem abgefuckten Leben. Nur noch klar Scherben auf deinem Schuss. Dieser Diss ist für dich härter wie ein dreifaches Agro-Urteil. Dreifacher Agro-Style, mein Agro-Schwanz in deinem winzern und Maul. Deine Kitzler schon jetzt aus frischer Bodenhaltung. Leck mich und den Teufel am Arsch und hol deine hämorrhoiden Zunge. Deine Ehre ist zu beschissen, selber ausgetrickst. Ich und Hamid sind wie so ein Asterix und Obelix. Du wie Knorfix, ohne Akku läuft hier im Tischweb-Geschäft gar nix. Geh und mach Ende mit deinem Leben, goldener Schuss. Fix, fix, hol meinen Schwanz und wichst nix. Huber, Buber, sondern meine Wichse mit der Giftspritze. Schlucki, Schlitze, Schettewipper, das Gesetz spielt mit dir aussterbenden Art. Flipper, du sagst was von Sozialstunden falsch. Auf der Straße beim Huren wirst du haben viele Kunden. Kunden, Jennifer, du hässlicher, feiger roter Pumuckel, Mutzbuckel, hast dem unschuldigen Engel auf euch wartet, ein böser Bengel, ihr an die Haare gerissen. Schwitzen. Hab deine Eltern dir schon seit der Geburt in dein Maul geschissen? Jennifer, du hässiger Pumuckel, außerdem du hässiger Abschaum, ich bin euer Albtraum. Freddy Nightmare wacht zu dem Mädchen, ich zähe Jennifer, was reimt sich auf dein Scheißname? Ganz einfach Jennifer, deine Ebola-Kids, da sind schiefer wie der schiefe Turm von Pisa, Mona Lisa. Kim, du Mutte, Hure, Straßenschlampe, Mannsweib, sowas ist doch schlimm. Simsalabim, deine Fotzen am Stinken. Kim, Kimmilein, du bist ein ehrenloses Schwein. Ihr alle damit gemeint, ihr seid wie so ein Neandertaler, Fahler, Fahler. Ich bin wie ein Michael Air Jordan, die Dreierkörbe gemacht hat. Mach ich euch alle mit diesem Ultra-Akku-Banger-Displat. Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku, Christo-Akku,